Es kommt was Ruhigeres. Das deutsche Volk hat einen schweren Stand, noch immer beliebter Latz im Land. Seit 70 Jahren gibt es diese Korruption, EG und NATO, wir nützen die Show. Deutsche Kultur, wo gibt's die noch? Bestimmt nicht in einem McDonalds-Loch. Macht und Profitgier zerstören die Umwelt, nur eine Frage Zeit, wann die Nordsee umfällt. Denn es ist Winter in der BRD, Winter in der BRD. Nirgends nochmal ein Deutschland geben, in dem es sich lohnt, gerne zu leben. Es ist Winter in der BRD, Winter in der BRD. Es ist Winter in der BRD. Dieser Staat schämt sich der deutschen Geschichte. Politik und Gesellschaft machen die Herren zunichte. Ob wir nun wählen oder nicht, die Regierung hat immer das gleiche Gesicht. Autonome Kommis und noch mehr Ausländer wie Sand am Meer. Zu älter Fixer, alles ist vertreten.